Zum Start drei Texte über Kleines, Nötiges und Süßes. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Wie lange dauert es, ein Exemplar von den kleinen E-Autos herzustellen? Die Miniaturwelt will moderner werden. Es macht ganz große Rekorde mit ganz kleinen Dingen. Das Miniaturwunderland in Hamburg ist eine sehr populäre Sehenswürdigkeit. Besucherinnen und Besucher sollen dort staunen und träumen. In einem Detail müssen sie aber aktuell noch viel träumen. Es gibt 11.080 Autos und fast keines ist elektrisch. Wo bleibt die wahrscheinlich kleinste Mobilitätswende? Nur 2% der Autos im Miniaturwunderland sind elektrisch. Und erst seit 2 Jahren gibt es dort überhaupt E-Autos. Das soll sich jetzt aber ändern. Bis Ende 2026 sollen 2000 E-Autos in der Anlage fahren. Die muss das Miniaturwunderland aber selbst machen. Man kann kaum Miniatur-E-Autos kaufen. Deshalb plant das Team Modelle selbst und druckt sie dann mit einem 3D-Drucker. Nach 40 bis 70 Arbeitsstunden ist so ein E-Auto fertig. Wie lange dauert es, ein Exemplar von den kleinen E-Autos herzustellen? 40 bis 70 Stunden dauert die Arbeit an einem Miniatur-E-Auto. Text 2. Wie viel Prozent kennen die Nummer nicht? Hilfe, Sie kennen die wichtigste Nummer nicht. Wenige Sekunden können über Leben und Tod entscheiden. Im Notfall eilt es. Für jede 5. Person in Deutschland ist das aber ein Problem. 19% der Menschen kennen die Telefonnummer für den Notruf nicht. Die 112. Das hat das Institut YouGov in einer Umfrage festgestellt. Wie viel Prozent kennen die Nummer nicht? Fast jede 5. Person kennt die 112 für den Notruf nicht. Das sind 19%. Text 3. Welches Journal hat die Resultate publiziert? Für ein Dessert ist immer Platz. Gute Gespräche, ein leckeres Essen und dann kommt ein ganz typisches Szenario. Der Bauch ist voll und die Hose ist nicht mehr zu schließen, aber dann fragt jemand, möchtest du noch ein Dessert? Was für eine Frage, natürlich. Für ein Dessert ist immer noch Platz im Bauch. Aber warum eigentlich? Das hat das Kölner Max-Planck-Institut jetzt zusammen mit einem internationalen Team untersucht. Die Resultate haben die Forscherinnen und Forscher im Journal Science publiziert. Ihre Erklärung? Unser Gehirn bekommt ein Signal. Spezielle Nervenzellen teilen dem Gehirn nach dem Essen mit, ich bin satt. Genau diese Nervenzellen machen aber noch etwas anderes. Mit einem speziellen Botenstoff geben sie ein Signal, ein sehr positives Gefühl. Das haben Forscherinnen erst bei Mäusen beobachtet. In Untersuchungen bei Menschen haben sie jetzt die gleichen Resultate gesehen. Im menschlichen Gehirn reagieren die gleichen Regionen auf Zucker. Im Kontext der Evolution ist das ziemlich logisch. Zucker bringt schnell Energie. In der Natur gibt es aber wenig davon. Wenn es ihn gibt, muss man also schnell sein. Die Evolution wünscht einen guten Appetit. Welches Journal hat die Resultate publiziert? Das Journal Science hat die Resultate publiziert.